WDR Zeitzeichen. Stichtag heute, 4. August 465 vor Christus. Der Todestag des Perserkönigs Xerxes I. Weh euch, ihr Städte alles Landes Asia! Weh, Perserland, dir! Grässliches Weh! Um kam der Perser ganzes Heer. Gefüllt mit Leichen elend umgekommener ist Salamis Felsstrand. Weinet Perser! Im 5. Jahrhundert vor Christus zieht das Heer des Perserkönigs Xerxes über den Hellespont, die heutigen Dardanellen zwischen Asien und Europa. Über 2000 Jahre später wird Georg Friedrich Händel über den Feldzug des Xerxes gegen die griechischen Stadtstaaten Athen und Sparta eine seiner bekanntesten Opern komponieren. Mit den historischen Ereignissen hat sie nur mehr wenig zu tun, anders der griechische Dichter Aischylos. Sein Drama »Die Perser« wird nur 8 Jahre nach der Schlacht von Salamis in Athen uraufgeführt und ist das älteste erhaltene Drama der Welt. Wie geschah's? Kam einer Pesthauch? Kam Empörung über euch? Die sogenannten Perserkriege, der erste Ost-West-Konflikt der Weltgeschichte. Die Griechen siegen in 3 zur Legende gewordenen Schlachten. Marathon, Thermopylen und 480 vor Christus Salamis. Aischylos hat selbst vor Salamis mitgekämpft. Seine Tragödie soll den Griechen mahnende Erinnerung sein. Es geht um politische Ideale und um das Ideal der Freiheit, das man in nahöstlichen Gesellschaften als nicht gegeben sieht. Da gibt es den einen, der steht über allen anderen. Alle anderen sind Sklaven eines Einzelnen. So Professor Johannes Heinrichs, Althistoriker an der Universität zu Köln. Ist das bei den Griechen anders? Realiter ist es häufig auch so. Es geht um Selbstverständnis. Und das griechische Selbstverständnis, das hängt mit der Überwindung der Tyrannis zusammen. Und diese Zeit fällt nun gerade mit den Perserkriegen zusammen, wo die Tyrannis-Systeme in Griechenland gestürzt werden. Und da wird man ganz sensibel. Bei Aischylos kehrt der besiegte Xerxes schmachvoll an den persischen Königshof zurück. Sein Reich ist dem Untergang geweiht und der Geist des toten Vaters Dareios erscheint Atossa, der Mutter des Xerxes. Wie geschah's? Wer von meinen Söhnen führte dort hinaus die Völker? Xerxes, doch seinem Sinnen hat ein Dämon sich gesellt. Weh, ihm kam ein großer Dämon, Unheilsmann. War's denn möglich, wenn mein Sohn Krankensinns nicht war? Aischylos prägt als erster das Bild eines wahnhaft verblendeten orientalischen Despoten, gegen den die Griechen die Freiheit Europas verteidigen und siegen. Ein Gegensatz ist geboren, der die Perserkriege bei späteren Autoren zum Gründungsmythos der europäischen Zivilisation werden lässt. Rund 60 Jahre nach Salamis schreibt Herodot seine Geschichte der Perserkriege. Der Vater der Geschichtsschreibung stammt selbst aus Halikarnassos, dem heute südtürkischen Bodrum, das damals zum Perserreich gehört. Dies ist die Darlegung der Erkundung des Herodot aus Halikarnass. Auf das, was von Menschen geschehen, nicht mit der Zeit verblasse. Und auch, warum sie Krieg geführt miteinander. Herodot schreibt uns auf, was er hört. Er erfindet nichts. Meint Johannes Heinrichs. Ich bin der Letzte, der Herodot alles glaubt. Herodot sagt selber von sich, was ich gehört habe, da fühle ich mich verpflichtet, das aufzuschreiben. Aber zu glauben, kann mich niemand anhalten. So, er gibt es wieder, wie er es gehört hat. Auch Dinge, die er überhaupt nicht glaubt. 3 Generationen nach Salamis sind die Geschichten längst mit Erfolgsmythen der Sieger ausgeschmückt. So die Schlacht an den Thermopylen, wo 300 Spartaner ihr Leben der Übermacht und Grausamkeit des Xerxes geopfert haben sollen. Zuletzt in Szene gesetzt wurde der Opfermythos in dem Hollywood-Streifen 300, dem kommerziell erfolgreichsten Film des Jahres 2007. Der persische König Xerxes sieht mit Gold und Edelsteinen behangen und vielen Piercings verziert wie eine durchgeknallte Tucke aus, die das Karnevalsende nicht mitbekommen hat. Meint der Filmkritiker Stefan Keim. 300 kommt so bitter ernst daher, dass es einem schon übel wird. Nun plündert das Kino die antiken Mythen, um die Seelenlosigkeit zu feiern. Die iranische Regierung protestiert gegen die Aufführung auf der Berlinale und die substanzlose Wiederbelebung der uralten Topoi eines wahnsinnigen Xerxes. Zu Recht. Sieht die neuere Forschung den Heldentod der 300 Spartaner an den Thermopylen doch längst in anderem Licht. Sparta hatte erhebliche Fehler gemacht. Das wollte man natürlich nicht zugeben. Man musste für die Freiheit des Griechentums heroisch kämpfen, auch wenn es das Leben kostet. Das ist ein spartanischer Mythos, sagt Johannes Heinrichs. Tatsächlich hat man die Versorgung der Truppen an den Thermopylen nicht richtig hinbekommen. Tatsächlich hat man weitere Kontingente, die man angefordert hatte, schlicht und einfach nicht bekommen, weil im rückwärtigen Raum die Dinge nicht funktionierten, etc., etc., etc. Also Fehler auf griechischer Seite, die mussten dann durch eine besonders heroische Darstellung verdeckt werden. Herodot ist nicht derjenige, der das tut. Sondern Herodot ist derjenige, der diese fertige Geschichte, diesen neuen Mythos hört und der ihn dann aufbewahrt. Hätten die Perser doch einen Herodot gehabt. Seufzen die Forscher. Denn nach Aischylos und Herodot ist schon bei den antiken Autoren der ideologische Gegensatz gutes Europa, böses Asien, gute Griechen, böse Orientalen wie ein eiserner Vorhang gefallen, hinter dem die reale Person des Xerxes verschwunden ist. Die Probleme bestehen darin, dass die Griechen ein Interesse daran hatten, einen Mann, der sie angegriffen hat, negativ zu zeichnen, und zwar so, dass man selber möglichst gut dabei wegkommt. Auf der anderen Seite aber dann mit fortschreitender Zeit der Versuch, die Perser im politischen Diskurs zu dämonisieren, zu einem gefährlichen Bereich zu stilisieren, den man angreifen, den man beseitigen muss. Und da sind wir dann bei Alexander. Erst in den 1950er Jahren beginnt sich der Vorhang ein wenig zu lüften. Die altpersischen Königsinschriften können entziffert werden und die vielen in der Residenz von Persepolis gefundenen Tontafeln enthüllen ein vorzügliches System persischer Verwaltungskunst. Der große Gott ist Ahuramazda, der diese Erde erschaffen hat, der jenen Himmel erschaffen hat, der den Menschen erschaffen hat und das Glück für den Menschen. Der Xerxes zum König gemacht hat. Ahura Mazda? So heißt auch der Gott der Zarathustrier. Waren die alten Perser Zarathustrier? Die Forschung ist nicht sicher. Zeitlich könnte es hinkommen, 5. Jahrhundert vor Christus, wo sich im Osten des alten Persiens mit Zarathustra langsam ein früher Monotheismus herausschält. Doch die alten Perser kannten auch noch andere Götter. Dass ich geschaffen habe, was mein Vater geschaffen hat, das alles haben wir nach dem Willen Ahuramazdas geschaffen. Unbestreitbar aber liegt ein besonderes Nahverhältnis zu Ahuramazda vor. Ein frühes Gottesgnadentum, das Xerxes wie seine Vorfahren Kyros und Dareios zu Königen macht. Wir müssten aber kurz uns anschauen, ob die griechischen Vorwürfe, einer steht an der Spitze, alle anderen sind Sklaven, ob die zutreffen. Wenn wir uns die Reliefs in Persepolis ansehen, ja, dann haben wir es vor Augen, dass es offensichtlich nicht zutrifft. Bis heute zeugen die prachtvollen Reliefs in der Königsresidenz Persepolis von der Beziehung des Großkönigs zu den Völkern seines Reiches. Die Völker und der König bilden eine harmonische Einheit, die kommen jeweils frei, die kommen in ihren Waffen. Der Perserkönig hat überhaupt keine Angst vor bewaffneten Untertanen. Es kündet Xerxes der König, mich soll Ahuramazda schützen und mein Reich. Ich bin Xerxes, der König der Könige, König der Länder, des Dareios Sohn. und er nennt sich König der Könige, das heißt, unter ihm stehen Könige, nicht etwa Sklaven. Er ist sozusagen ein Oberkönig, lässt aber ansonsten in seinem Reich den einzelnen Völkern ihre Freiräume, ihre eigenen Götter. Das Alte Testament ist voll davon. Die Juden werden unter Kyros aus der babylonischen Gefangenschaft zurückgeführt. Kyros gibt Geld für den Aufbau des Tempels in Jerusalem. Das ist nur ein Beispiel unter vielen. Es kündet Xerxes der König, Dareios besaß auch andere Söhne. Dies aber war der Wunsch Ahura Mazdas. Dareios, mein Vater, machte mich zum König. Er legt sich den Thronnamen Kshayarsha zu, der über Helden herrscht. Die genaue Aussprache kennen wir nicht. Die Griechen machen Xerxes daraus. Seine nach persischer Vorstellung weltumspannende, vom Frieden Ahura Mazdas beschützte Monarchie steht im Kontrast zu den autonomen Stadtstaaten des griechischen Festlands. 150 Jahre später wird Alexander der Große versuchen, das Erbe dieser Weltvorstellung der Herrschaft der Griechen zu übergeben. Warum führt Xerxes Krieg gegen die Griechen? Die blühenden Städte Milet, Sardes oder Ephesus an der Westküste Kleinasiens gehören zum Perserreich und bezeugen den fruchtbaren Austausch zwischen Persern und kleinasiatischen Griechen. Dann aber, im Jahr 499 vor Christus, während des Ionischen Aufstands, zerstören die Athener die persische Satrapenstadt Sardes, das heute türkische Izmir. Nach persischem Verständnis musste dieses durch einen gleichartigen Akt gerecht werden und dann war die Welt wieder im Equilibrium. Im Gleichgewicht, so Johannes Heinrichs. Formal ist die Zerstörung der Akropolis von Athen durch Xerxes die Vergeltung für Sardes. Das Perserreich hatte mit den Griechen ein großes Problem, weil die griechische Welt zwischen Asien und Europa lag. Und wechselt man die Perspektive, so hatte Athen schon seine Fühler nach Asien ausgestreckt. Für Xerxes ist klar, da gibt's Gefahrenpotenziale, die sich jederzeit wiederholen können, wenn nicht die Verhältnisse im europäischen Griechenland so weit kontrolliert werden, dass so etwas künftig ausgeschlossen ist. Das ist dann ein realpolitischer Grund. Doch die Geschichte schreiben die Sieger. Isokrates, Leute wie Lysias, Leute wie Gorgias, also das geht dann schon bald nach Herodot los, die sehen in den Persern eine Macht, deren ureigenstes Interesse es ist, die Griechen untereinander zu entzweien. So steht es in den Quellen. Tatsächlich war auch dieses natürlich anders, gerade von den griechischen Mächten, die gegenüber ihren Nachbarn nicht die allerbesten Absichten hatten. Schon die antiken Autoren leisten ganze Arbeit. Die Wissenschaft bis ins 19. 20. Jahrhundert greift die ideologisch aufgeladenen Thesen auf. Die Rede ist vom Geburtsschrei Europas, Marathon, Ahnherr der europäischen Nationen, von Marathon zu Maastricht. Und 1837 meint der deutsche Philosoph Friedrich Hegel, fragen wir nämlich, was in diesem Kampf als Macht einander gegenübergestanden hat, so ist es auf der einen Seite der orientalische Despotismus. Dagegen stehen ein paar Völkerschaften freier Individualitäten. Die Perserkriege sind welthistorische Siege. Sie haben die Bildung und die geistige Macht gerettet und dem asiatischen Prinzip alle Kraft entzogen. Die Forschung im Nationalsozialismus gerät in Verwirrung, da sie die Perser als Arier entdeckt. Kurzerhand wandert die Dämonisierung zu den Arabern, die wie die Juden Semiten sind. Der seit der Antike interessengeleitete eiserne Vorhang ist wirkmächtig, bis heute. Tatsächlich hinterlässt der angeblich wahnhaft verblendete Xerxes des Aischylos bei seinem Tod im Jahr 465 vor Christus ein mächtiges, wohlgeordnetes Weltreich. Rund 150 Jahre später schließt sich der Kreis. Der Grieche Alexander der Große zerstört die persische Königsresidenz Persepolis aus Rache für Athen. Im Zeitzeichen erinnerte Marfa Heimbach an Xerxes den Ersten, der am 4. August 465 vor Christus gestorben ist. Redaktion Hildegard Schulte. Zeitzeichen morgen über die Weltjugendfestspiele in Ost-Berlin.